Assalamu alaikum wa barakatuh. Können die Brüder und Schwestern gut hören? Wenn ihr dann etwas tippen, barakallahu fikum. Oh. Heute haben wir neue Besuch. Nicht du, brauch mir im Internet. Du scheinst bei mir nicht im Internet. Ich? Nein. Khair inshallah. طيب, wir fangen an mit dem Unterricht, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد unser Unterricht auf Arabisch und Deutsch und heute Mama Kapitel 16 von Buch von Al-Buyu' von Subul Salam Erklärung von Salam طيب إذا بارك الله فيكم الباب السادس عشر الباب السادس عشر من كتاب البيوع من كتاب سبل السلام شرح أو الموصلة إلى بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله تعالى باب إحياء الموات الموات بفتح الميم والواو الخفيفة الأرض التي لم تعمر شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بعدم الحياة وإحياؤها عمارتها وعلم أن الإحياء ورد عن الشارع مطلق كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف وقد يبين مطلقات الشارع كما في قبض المبيعات والحرز في السرقة مما يحكم به العرف والذي يحصل به الإحياء في العرف أحد خمسة أسباب تبييض الأرض وتنقيتها بالحرف للزرع وبناء الحائط وحفر الخندق القعير الذي لا يطلع من نزله إلا بمطلع هذا كلام الإمام يحيى رحمه الله إذن إحياء المواد الأرض لما تكون ما فيها شيء يعني فلا أرض غير مملوكة ويأتي إنسان ويحرثها أو يزرعها أو يبيضها بحيث يجعلها يعني يستصلحها نقول اليوم في زماننا أو يبني فيها أو يحفر خندق فيها هذه له وهذا يسمى إحياء الموات فشبهت الأرض بالحياة يعني شبهت الأرض كأن مثل الجسم كما يكون فيه حياة كذلك الأرض لما الإنسان يزرعها أو يفعل فيها أو يعمرها فلذلك سمي إحياء الموات الحديث الثاني والخمسين بعد الثمانمائة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها قال عروة وقضى به عمر في خلافته وقضى به عمر في خلافته وفي رواية من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها وهذا دليل على أن الإحياء مملك إذا لم يكن قد ملكها مسلم أو ذمي أو ثبتت للغير أرض موجودة ما ثبتت لأحد ما ليست لأحد فأتى إنسان وأحيا عمرها فهذه له وظاهر الحديث أنه لا يشترط إذن الإمام يعني ما يشترط إذن إمام مسلمين ولكن عند أبي حنيفة أنه لا بد من إذنه لا بد من إذن الإمام أما إذا كانت لغير وتركت أرض متروكة فلا بد من إذن الإمام، لا بد من إذن الإمام. وقضى به عمر هذا الأمر. على كل بارك الله فيكم، هذا دليل على أنه من أعمر أو أحيا أرضا فهي له، كما ثبت عن سعيد بن زيد الحديث الذي بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا. ولكن نفس الشيء، بارك الله فيكم. وهذا الحديث فيه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأرض لأحدهما والآخر زرع فيها نخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر الآخر أن ينزع، أن يخرج النخل له، أن يخرجها. ولذلك قال: ليس لعرق ظالم حق. بارك الله فيكم. Das geht ein Kapitel, und zwar Ihya al-Mawt. Was bedeutet Ihya al-Mawt? Wenn ein Landstück oder wenn ein Land, das ist frei, das gehört niemandem. Und da kommt eine Person und dieses Land, es gibt gar nicht drauf. Alaikum assalam. Es gibt gar nicht drauf. Es gibt weder Pflanzen, noch ein Haus drauf, noch etwas anderes. Und da kommt eine Person, schau mal, die Umma liebt, mag dich, die lächeln alle, die mögen dich, mashallah, Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ein Land, sozusagen, ist verlassenes Land, das wird, keiner kümmert sich um dieses Land. Und da kommt eine Person und der baut etwas drauf, oder der pflanzt dieses Land. Oder dieses Land ist Wüste und diese Person versucht und arbeitet in diesem Land, damit das geeignet wird, dass man etwas pflanzt oder etwas baut. Das nennt man Ihya al-Mawt. Das wird als ob etwas tot ist und dann kommt man und dann gibt man diesem Land Leben, indem man etwas baut, ein Haus oder ein Brunnen baut, oder indem man dieses Land in diesem Land arbeitet, dass dieses Land geeignet ist für Agrar überhaupt. Das hat auf Deutsch, es gibt auch einen Namen dafür, aber jetzt fehlt mir der Begriff. Der Begriff ist, wenn du ein Land hast und das ist nicht geeignet, dass du dort was pflanzt, dann bearbeitest du. Urbanisierung, so ungefähr ist das. Kultivierung auch, aber Urbanisierung, denke ich, das ist besser in diesem Zusammenhang. Das wird, dass man aus diesem Landstück etwas macht. Kultivierung oder Urbanisierung, beide stimmen in diesem Zusammenhang, weil man fünf Eigenschaften dabei hat. Das erste Hadith, das das belegt, das ist Hadith Urwa und das ist Hadith 852. Der Prophet Muhammad SAW sagte: Wer ein Land urbanisiert oder kultiviert, oder das wird, wer etwas in einem verlassenen Land, wer Leben in diesem Land bringt, dann hat keiner das Recht, dieses Land zu haben, außer diese Person. Und Urwa sagte, Umar hat auch damit gerichtet. Und das bei Al-Bukhari. Das heißt, es gab ein Landstück, das gehörte niemandem. Und dann kam eine Person und er hat dieses Land sozusagen dienstbar gemacht, dass man dort pflanzt. Und diese Person hat das Landstück, bekommen. Die meisten Gelehrten sagen, man braucht dafür auch kein Erlaubnis von dem Führer, Anführer der Muslime. Aber andere sagen, doch, Abu Hanifa sagt, doch, der muss ein Erlaubnis erteilen. Aber die Gelehrten sagen, wenn man angelt, und wenn man, sage ich jetzt, wenn man Wasser vom Meer holt, dann braucht er nicht Erlaubnis von dem Anführer. Aber wichtig ist hier, dass die Gelehrten sagen, oder dass der Autor, Rahimahullah, sagt, in diesem Fall muss man den Brauch von den Leuten beachten. Das ist, wie ist der Brauch von den Leuten bezüglich Länder, die frei sind oder verlassen sind. Das wird in unserer Zeit ist anders. Du kannst hier nicht jetzt zum Beispiel, du gehst zu einem verlassenen Land und einfach tust du deine Sachen drauf, sagst, das ist mein Land. Es geht nicht mehr, weil im Brauch und in Gesetzen in diesem Land, das ist anders. Aber damals ist es anders. Oder heute zum Beispiel ist es anders geworden, auch wenn das Wüste ist. Aber es gibt zum Beispiel Programme in manchen Ländern, die sagen dir, es gibt ein Gebiet in der Wüste und jeder bekommt angenommen 10 Hektar. Und wenn du dort, wir bringen dir Wasser, wir bringen das, du kannst dort investieren und wenn du das kultivierst oder urbanisierst, dann bekommst du das Land und das ist dir. Das ist eine Möglichkeit. Erstens. Zweitens, dass dieses verlassene Stück darf nicht einem anderen gehören, wenn das auch leer steht. Das ist leerstehendes Haus oder verlassenes Grundstück und so, du kannst das nicht einfach nehmen. Und Hadith 853, Sa'id ibn Zayd radhiyallahu anhu, sagte, der Prophet sagte, man ahya ardan maytatan fahiya lahu. Wer ein verlassenes Grundstück oder wer lebt in ein verlassenes Grundstück bringt, dann gehört ihm. Das hat das Gleiche hier in diesem Zusammenhang. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine Barakallahu fikum, da gibt es eine Überlieferung, zwei Leute haben einen Streit gehabt. Eine Person hat Palmen im Grundstück von einem anderen gepflanzt. Dann kamen sie zum Propheten. Der Prophet sagte ihm, du nimmst deine Palmen weg. Und er hat dem anderen sein Grundstück gegeben. Und das ist die Sache. Das bedeutet, wenn das Land jemandem gehört, dann darfst du es nicht einfach wegnehmen, außer mit Erlaubnis. Aber wenn das niemandem gehört und du kultivierst das oder urbanisierst das, dann gehört es dir. Wallahu ta'ala ala. Wa'an ibn Abbas, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. الحمى بارك الله فيكم هو المكان المحمي وهو خلاف المباح خلاف المشاع. المشاع هو للكل، أما المحمي فليس للكل. ومعناه أن يمنع الإمام الرعي في أرض مخصوصة لتختص برعيها إبل الصدقة. وكان في الجاهلية إذا أراد الرئيس أن يمنع الناس من محل يريد اختصاصه استعوى كلبا من مكان عالي فإلى حيث ينتهي صوته حماه من كل جانب فلا يرعاه غيره ويرعى هو مع غيره فأبطل الإسلام ذلك وأثبت الحمى لله ولرسوله. قال الشافعي رحمه الله يحتمل الحديث شيئا، الحديث هذا يحتمل شيئا، ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة. ورجح الشافعي الثاني. واختلف العلماء في قضية هل يحمي الإمام لنفسه أو للمسلمين، فقالوا لا يحمي إلا لإبل الصدقة ولخيل المسلمين، أما غير ذلك لا. فذاك لا يحمي الإمام لنفسه لما يأخذه قل هذا لي، لأنه لو جلس في بيت أبيه وأمه هل كان سيعطى؟ ويعطى. ولكن إذا حمى للمسلمين، يعني مثلا قال هذه الأرض محمية وهذه لخير المسلمين وهذه صدقة للمسلمين، فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. على القول الثاني، انتبه، على القول الثاني أنه يجوز أن يحمي، يعني يجعل هذه الأرض كأنها محرمة فقط لهذا الشيء. أما في زماننا يدخل العرف، هنا أيضا يدخل العرف، في زماننا قد تحمى منطقة لأنه مثلا فيها بعض الحيوانات اللي قد تزول قد تذهب، أو تحمى منطقة لأنه فيها بعض الأشجار المهمة، أو منطقة لأنها مهمة للمسلمين، أو منطقة لأنها فيها خطر على المسلمين، فلا بأس، يعني أن تحرم هذه إلا لشيء معين. ابن عباس رضوان الله عليه تلتفون الصعب بن جثامة دست القفيت محمد صلى الله عليه وسلم إيم زاكتن لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى قلت كان فبوت الإسلام أوسا فالله فزاين القفيت دست البخاري بس بيت فبوت الإسلام دس هاي ده إيما ده ده ده ده من من نمت عن شكلا und sagt keiner darf hier sein und keiner nimmt etwas davon. Das war vor dem Islam, dass der Führer von einem arabischen Stamm, der kommt und der schickt einen Hund. Und solange der Hund bellt, der sagt, das Ganze gehört mir. Keiner darf dort seine Kamele bringen, keiner seine Schafe, alles was hier ist mir. So war das. Aber, und er sagte, das ist verboten im Islam. Im Islam, da hat er gesagt, nein, das geht nicht. Außer, dass Allah subhanahu wa ta'ala das als verboten bezeichnet, wie zum Beispiel Mekka. Du kannst nicht in Mekka einfach zum Beispiel dort Bäume abfällen. Du kannst nicht Tiere jagen in Mekka. Das darfst du nicht. Das geht nicht, weil das verbotenes Land ist. Oder Medina, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht. Al-Shafi'i rahimahullah sagte, diese Überlieferung hat zwei Bedeutungen. Entweder die erste Bedeutung, dass keiner von Muslimen darf sagen, dieses Land ist verboten, außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer das mit Medina gemacht hat. Und die zweite Bedeutung, das heißt, keiner darf das machen, außer derjenige, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam für die Muslime vertritt, das heißt der Khalif der Muslime, und der macht wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass zum Beispiel, dass er sagt, dass es für Pferde der Muslime, dass es ein Spende für die Muslime. So geht. Die Gelehrten haben dann unterschiedliche Ansichten auch. Darf der Imam selber, der Anführer der Muslime, sagen, das ist für mich und keiner darf hier rein? Nein, er darf nicht. Bei einigen Gelehrten, bei den anderen, die sagen, er darf. Aber eigentlich, er ist auch einer von Muslimen und er darf, wenn er etwas für sich selber nimmt, dann dürfen auch die anderen. Deshalb, der kann das nicht für sich selber machen. Der kann für die Muslime sagen, dieses zum Beispiel Land oder dieser Grundstück gehört den Muslimen. Und sie können dort essen, trinken, bleiben und so weiter. Und er ist einer von Muslimen, der kann auch das machen. Also darf nichts verbieten und sagen, das gehört mir, weil das wie in Al-Jahiliyyah ist. Und Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل وهو في الموطأ مرسل الإمام مالك وهو مرسل مالك أخرجه من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه. الضرر ضد النفع، الضرر ضد النفع، ومعناه لا يضر الرجل أخاه فيأخذ شيئا من حقه أو ينقص من حقه. والضرار أي لا يجازي بإضراره بإدخال الضر عليه، يعني الضرار الجزاء عليه، يعني إذا ضره أحد هو ما يضر، لأنه لا ضرر ولا ضرار. وقيل أن الضر هو أن تضر صاحبك، والضرار أن تضر من غير أن تنتفع، واحد تنتفع والثاني ما تنتفع أصلا. وقيل هما بمعنى واحد وتكرارهما فقط للتأكيد، تكرارهما يعني ما تضر أبدا إنما كن نافعا. فهذه ثلاث معاني. فلذلك دل الحديث على أن الإنسان ما يجوز له أن يضر الآخرين أو أن يسوق الضر للآخرين. هذه يا أخوة هذه ليست في مسألة عقوبة الإمام، أن الإمام إذا عاقب إنسان أو القاضي إذا عاقبه فيه مضر له، ولكن هنا ما يدخل فيها، أن هذه العقوبة ليست من أجل المضر نفسها وإنما من أجل الوقاية، وقاية المسلمين من الشر. عليكم السلام. بارك الله فيكم. ابن عباس رضوان الله عليه زاكته ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته كاين شادن und wenn dir Schaden, du darfst keinen Schaden zufügen, und wenn jemand dir auch Schaden zugefügt hat, dann darfst du ihn nicht haben. Deshalb sagt man auf Arabisch la darara wa la dirar. Kein Schaden und kein Schaden erwidern. Das ist eine Bedeutung. Die andere Bedeutung, das war ein Imam Ahmad al-Majah. Die andere Bedeutung, kein Schaden für die anderen, damit du Nutzen bekommst, und kein Schaden auch für die anderen, wenn du auch keinen Nutzen bekommst. Und einige Gelehrten sagen, das sind, du darfst niemals Schaden zufügen, jemandem Schaden zufügen und keinen Schaden machen. Beides. Und das ist die gleiche Bedeutung. Das heißt, ein Muslim darf nicht dem anderen Schaden zufügen. Wenn sie ihm auch Schaden zugefügt hat, dann darf er das nicht machen. Der darf nicht das Schlechte erwidern in diesem Zusammenhang, sondern der bleibt gerecht. Der bleibt gerecht. Da sagt man ja, aber was ist mit der Strafe, was der Imam verhängt? Oder was der Richter verhängt? Das ist doch Schaden für eine Person. Zum Beispiel eine Person geht ins Gefängnis, oder eine Person muss eine Geldstrafe zahlen, oder eine Person wird sozusagen bestraft vom Gericht. Das ist Schaden doch. Und der Prophet sagte, es gibt keinen Schaden. Ja, das ist nicht das Schaden, was hier gemeint wird. Dort ist eine vorbeugende Maßnahme. Damit man diese Person, die den anderen Schaden zugefügt hat, damit man ihn bestraft, damit er diesen Schaden nicht mehr wiederholt. Aber hier bedeutet, dass man nicht anfängt, dass man dem anderen Schaden zufügt. Und dass man versucht immer, sozusagen weg vom Schlechten zu bleiben. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. بارك الله فيكم. 856 سمرة ابن جندب sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte wenn man ein Mauer ein Grundstück macht, dann gehört ihm. Diese Überlieferung aber ist schwach. وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث فيه بارك الله فيكم ثبوت تحريم البئر، بحيث أن الإنسان يقول هذا البئر أنا حفرته فهذا لي. أما العيون والأنهار أنه يأخذها ويقول هذا لي، قال يقول اختلف أهل العلم فيها. بعضهم يقول لا يجوز، بعضهم يقول يجوز إذا أخذ شيء سقى منه وليس كل شيء. على كل بارك الله فيكم، الحديث دليل على أنه له أن يسقي إبله، ولكن باعتبار الناس يشتركون بالماء والكلاء فعليه أيضا أن يعطي لغيره، إلا طبعا إذا كان البئر في أرضه فهذا له. أما إذا كان في غير مكان فيأخذ هو ويعطي لغيره، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. حديث أختم لزيم فمسك عبد الله بن غفل يتلت دست محمد صلى الله عليه وسلم ذاكته ذا عين ذا عين بغنم da ein Brunnen grabt, dann hat er 40 Ellen bis 40 Ellen und das ist der benutzt das für seine Kamele, damit sie, oder für sein Vieh, damit sie davon trinken. Dieses Hadith ist Beweis, dass man einen Brunnen besitzen kann und besitzen darf. Und der darf auch sagen, das gehört mir und das gehört meinem Vieh. Aber das ist, wenn das in deinem Land ist. Oder wenn das in einem Platz ist, was verlassen ist. Aber wenn das in einem anderen Land ist oder bei den anderen ist, oder wenn das ein Fluss ist oder ein Brunnen oder eine Quelle, Entschuldigung, ist, dann kannst du das nicht einfach nehmen. Du kannst einen Teil vom Wasser ja nehmen. Aber du darfst es nicht verhindern, dass die anderen auch davon nehmen. Weil der Prophet Muhammad sallam sagte, die Leute sind beteiligt an drei Themen. Drei Themen. Das ist Wasser. Das erste Wasser. Al-Kala. Das ist Al-Ushb. Das bedeutet, das ist das Grüne. Und Al-Milch in einer Überlieferung. Das bedeutet Salz. Weil das von Stein oder vom Meer kommt. Deshalb barakallahu fikum in diesem Zusammenhang. Man soll aufpassen. Man kann nicht einfach zum Beispiel einen Brunnen graben und sagt, das gehört mir und die anderen können nicht davon. Das geht nicht in diesem Zusammenhang. Allah ta'ala ala. Wa an Alqama ibn Wa'il an Abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardan bihadr maut. Rawahu Abu Dawud al-Tirmidhi wa sahahahu ibn Hibban. قال القاضي عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك يعني الإمام يرى إنسان يستاهل أنه يأخذ قطعة من الأرض فيعطيه إياه يقتطع له هذه الأرض وأكثر ما يستعمل في الأرض هو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة إما يجعل له الغل مدة وإما يملكه إياه والثاني الذي يسمى في زماننا إقطاعا ولكن هذا ما كان موجود المؤلف يقول في زمانه هذا لا نعرفه لا نعرفه ويقول أما ما يقطع في أرض اليمن هو الصنعاني من اليمن يقول أما ما يقطع في أرض اليمن في هذه الأزمنة المتأخرة من إقطاع جماعة من أعيان الآل قرى من البلاد العشرية يأخذون زكواتها وينفقون على أنفسهم مع غناهم فهذا شيء محرم لم تأتي به الشريعة وهو بل أتت خلاف بخلافه وهو تحريم الزكاة على آل محمد وتحريمها على الأغنياء من الأمة فإنا لله وإنا إليه راجعون يعني الإقطاع هو مثل الإنسان يرى الإمام يرى أن رجل محتاج فيعطيه هذه الأرض حتى يعمل له ولأولاده ويكون عنده عمل هذا لا بأس به ما في أما والله واحد لأنه غني فيعطيه هكذا أرض هدية ويأخذ أقوات الناس مثل الذي صار يعني قبل حوالي 60-70 سنة كان الناس تأخذ يجي الاستعمار الفرنسي أو الإنجليزي يعطي الإنسان خذ فقط حتى يكسبه فهذا ليس من الدين في شيء فنسأل الله السلام بارك الله فيكم علقمة بن وائل von seinem Vater er erzählte dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ihm ein Stück Land in Hadramaut gegeben hat. Hadramaut ist in Jemen. Hadramaut, das sind Berge und Täler. Und das ist in Jemen. Das ist sehr schweres Land dort. Und der Prophet Muhammad sallam hat seinem Vater ein von Alqama, der hat ihm ein Stück Land gegeben. Das Hadith ist bei Abu Dawud al-Tirmidhi. Und Ibn Hibban sagt, sahih. Barakallahu fikum. Das ist bezüglich zum Beispiel, es gibt ein Stück Land und du denkst, als Imam, denkt der Imam, diese Person kann das sozusagen, kann arbeiten in diesem Land, urbanisieren oder kultivieren und er gibt ihm das. Das ist kein Problem. Oder Al-Qadhi Iyad sagte, Der Imam sieht, dass eine Person geeignet ist, ein Stück Land zu bekommen, deshalb gibt ihm ein Stück Land. Der sagt, Al-Qadi, ja, das ist kein Problem, weil der Prophet Muhammad das gemacht hat. Diese Art, dass der Imam einfach jemanden so als Geschenk gibt und der braucht das nicht, was Sanani sagt, das, was wir heute in unserer Zeit damals sehen, das kennen wir nicht von der Religion. Und es gibt auch kein Beleg in der Religion, das sowas macht. Was hat man damals gemacht? Man hat ein Stück Land genommen für sich selber und hat alles genommen. Und übrigens, vor ungefähr 70, 80 Jahren, das passierte auch. Die Franzosen kamen, die Engländer, und die haben viele Länder genommen und die haben ihren Leuten große Länder gegeben. Die haben das von den anderen genommen und ihnen gegeben. Oder da hat man das, die nennen das Al-Islah al-Zira'i. Das hat man in Irak und Syrien, auch in Libyen zum Teil gemacht, indem sie gesagt haben, revolutionär, und die haben von den reichen Leuten ihre Länder weggenommen, die haben das an die Armen. Oder nicht an die Armen, an die Parteimitglieder und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist haram. Diese Art ist haram. Aber der Imam sieht eine Person, die ist geeignet. Und er gibt ihm ein Stück Land, sagt ihm, ja, du kannst hier arbeiten, du kannst dein Haus bauen, das ist kein Problem. Wenn er geeignet ist und wenn er das braucht, nicht jetzt einen Superreichen oder Multireich, dann wird man ihn nochmal. Aber so ist das. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa'an ibn Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam aqta' al-Zubayr حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت رواه أبو داود وفيه ضعف وهو ضعيف رواه كذلك الإمام أحمد ولكن قال أنه كان من أموال بني النضير. على كل بارك الله فيكم الحديث ضعيف والحديث الضعيف ما أتكلم فيه ولكن للإمام أن يعطي أرضا لأحد المسلمين لا بأس في ذلك كما ذكرنا بالضوابط. بارك الله فيكم. ابن عمر حتى أتسيل بس البروفيت هتى الزبير ein Stück Land gegeben indem er sein Pferd schickte. Der hat ihm gesagt, wenn dein Pferd stoppt, dann nimmst du das Ganze für dich. Und bis er sein, das wird also reitet und der wirft dann sein Peitsche. Der hat das gemacht und das Hadith ist bei Abu Dawud, aber das ist da'if. Und schwache Hadithe brauchen wir nicht zu erklären. وعن رجل من الصحابة قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث الكلأ والماء والنار الكلأ والماء والنار بارك الله فيكم. أما الكلأ فهو العشب النبات أو العشب هذا اليابس أو الغير اليابس وأتى من الكلى الكلى قيل اليابس والكلى الرطب. وأما الماء والنار فواضح والناس مشتركة فيها إلا إذا كانت في أرض الإنسان في أرض تخصه فهذه له سواء كان بئرا أو كان عشبا أو كانت نارا فهي له. أما إذا كانت خارج أرضه فليست له. ومر معنا بارك الله فيكم أنه لا يجوز بيع الماء. بارك الله فيكم. Ein Mann von den Gefährten von unserem Propheten صلى الله عليه وسلم sagte, ich marschierte mit dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم und ich hörte ihn, er sagte, die Leute sind Partner in drei. Grünes, Wasser und Feuer. Ich habe auch erzählt, in einer Überlieferung, weil Milch, anstatt Feuer, Milch. Aber diese Überlieferung ist in Sahih Abi Dawud und Sahih al-Jami' und das auch bei Imam Ahmed. Also die Leute, wenn Wasser, wenn Quellen da sind, Meer, oder wenn Feuer da ist, so zum Beispiel ein Platz, es gibt Feuer, oder wenn Grünes ist, dann, und das gehört niemandem, dann gehört das allen Leuten. Aber wenn du ein Stück Land hast, und dort gibt es Feuer oder Wasser oder Grünes, dann gehört es dir. Da können die Leute nicht sagen, ja, das gehört uns. Nein, das wird allgemein. Wenn das dir nicht gehört, dann sind die Leute, und wenn das keinem gehört, dann sind alle Leute Partner. Oder das gehört allen. Allah Ta'ala ala wa a'lam. كم بقى الأذان؟ طيب باب الوقف هذا إن شاء الله سهل حقيقة. ولكن حتى ولو سهل إذا ما بقي كثير من الأذان 16 Ich denke, wir stoppen hier. Wir stoppen hier. سنتكلم المرة القادمة عن الوقف إن شاء الله. سنتكلم عن الوقف ومعنى الوقف بإذن الله تعالى. 33. خير. Liebe Brüder und Schwestern auch im Internet. Inshallah, wir stoppen hier. Das nächste Mal reden wir über Al-Waqf, bi-Izni Ta'ala. Al-Waqf, das heißt Unterlassung, etwas, das man im Leben benutzt und nach dem Tod wird das für einen bestimmten Zweck unterlassen. Wie zum Beispiel Moschee oder Schule oder Brunnen und so. Und das ist eine der besten Handlungen, was ein Muslim machen kann. Und das werden wir inshallah das nächste Mal erklären. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wir haben ein paar Minuten nur, die geblieben sind, dass wir beten. Isha Gebet. Deshalb, wenn ich jetzt mit Al-Waqf anfange, da brauche ich lange Zeit. Die sind 3 Hadithe. Und wenn wir für ein Hadith 5 Minuten nehmen auf Arabisch und Deutsch, dann wird das sehr lang sein. Das nächste Mal reden wir über Al-Waqf und dann über Al-Hiba. Das wird über Geschenke und dann bleibt das Kapitel von wenn man etwas gefunden hat und dann barakallahu fikum kommen wir zu Al-Mawaris Lala, zu Al-Fara'id, das bedeutet Erbrecht im Islam, und dann Testament im Islam, und so werden wir zu Ende kommen wie in Italien. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نسأل الله يتقبل منا ومنكم والحمد لله رب العالمين صلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله خير Wenn er geschlafen hat, dann muss er Wudu machen, und er hat geschlafen. Der hat geschnarcht. Auch. Deshalb gehst du nach unten. Gehst du nach unten, machst du Wudu. Die Brüder und Schwestern im Internet, aufpassen bitte, dieses Wochenende haben wir kein Seminar im Osten, Islamkurs haben wir nicht im Osten. Das heißt, am Samstag gibt es keinen Islamkurs und am Sonntag in Leipzig, und am Sonntag gibt es keinen Kurs in Erfurt. Weil wir, barakallahu fikum, in Elsdorf, wir bekommen, wir haben unser großen Bildungstreffen oder ja, Bildung, den Bildungstreff in Elsdorf, Bildnitale. Und dort kommen die Brüder zusammen. Ich bin auch dabei, eventuell nur anderthalb Tage, das wird, ich bin Freitag und Samstag und dann bin ich nicht da. Deshalb sage ich Bescheid in diesem Zusammenhang, weil wir eigentlich, ich bin eingeladen nach Spanien und ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Spanien zu dem Kurs fahren werde oder nicht. Auf jeden Fall, das ist die Sache und sonst die Unterrichte, die gehen weiter. Das wird wir unsere Unterrichte, die gehen weiter. Und auch unsere Islamkurse in Deutschland, Barakallahu fikum, die gehen weiter. Zuletzt haben wir im Süden von Deutschland, wir waren in München, in Stuttgart, in Karlsruhe und Augsburg. Ja, bei den Lieblingsleuten von uns. Ja. Ich komme nicht wieder, inshallah, heute. Und deshalb, ich verabschiede mich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Yalla ruh hadha. Man sayyid wa hamdiyya. Man sayyid wa hamdiyya. شو قرب المدينة وين كنت؟ قرب المدينة شو شو شو حرك وين كنت؟ الله أكبر الله أكبر